dieses deutschesten Stelle des Ostens erneut betonen zu können, dass unser Führer Adolf Hitler stolz ist auf seine Wiener Heimat und dass er weiß, dass Wien zu ihm und seiner Bewegung, zur Idee des Völkerfriedens, zur Idee der nationalen Wohlfahrt, zur Idee der Freiheit und Reinheit des Volkslebens steht. Fronten des Weltkrieges nicht in Ehrfeld entkommen. So kann man auch dem deutschen Volk nicht die Ehre nehmen, auf ein Recht. Wir sind ein Herrenvolk. Wir haben mit jenen gebrochen, die uns den Nacken beugen wollten. Sind ein Herrenvolk. Das deutsche Volk lebt zusammengedrängt auf überaus engem und gefährdetem Raum in der Mitte Europas. Auf einem Gebiet, das etwa nur ein Zipfelmal größer ist als Kalifornien, leben beinahe 12-mal so viele Menschen. Der bisher nicht völlig genutzte und ausgenutzte Boden liefert nicht genug Nahrung. In ein Herrenvolk. Das deutsche Volk lebt zusammengedrängt auf überaus engem und gefährdetem Raum in der Mitte Europas. Auf einem Gebiet, das etwa nur ein Zipfelmal größer ist als Kalifornien, leben beinahe 12-mal so viele Menschen. Ein Herrenvolk. Ein Herrenvolk. Wir sind ein Herrenvolk. Wir sind ein Herrenvolk. Herrenvolk. Wir sind ein Herrenvolk. Major Sen 1. 1. Herr Neu, Herr Neu.